Da ist jetzt ein Grill. Der war schon immer, der war bevor das Gebäude gestanden hat. Ja, die Türkei war immer schon hier. Ich habe Grill gesagt. Grill? Ja. Ich glaube, da war früher mal ein Bäcker. Nein, da war früher schon ein Grill. Da hat meine Oma gearbeitet schon. Bei dem Grill? Ja. Vielleicht ist er zwischendurch ja mal weg gewesen. Ja, als das Gebäude da abgerissen wurde. Ja, den Grill einfach abgerissen und als dann die ganzen Gebäude da waren, haben sie den neu wieder hingebaut. Ja. Nehmen wir aus. Okay. Keine Ahnung, ich bin mir ziemlich sicher, da war mal ein Bäcker. Kommst du da raus? Ja, doch. Wir fahren nämlich heute zu Lennart. Nachdem die Jungs letztes Mal zu uns gekommen sind, da waren wir ja bei dir im Partykeller, ne Max? Ja, genau. Fahren wir drei jetzt dieses Mal nach Hörstel und besuchen die Jungs dort. Nein. Und gucken mal, was da so gleich passiert. Mhm. Bin echt hochgespannt. Gucken, mit wie viel Material wir da nach Hause gehen. Schauen wir mal. Willst du noch was sagen? Ich überlege gerade, was konnte ich noch alles sagen? Ich hoffe, wir finden es. Ja, ich glaube, das ist doch wirklich gut. Hoffentlich finden wir das auch. Aber das hat er das in sein Telefon eingegeben. Das sollte eigentlich gehen. Ja, doch. Gott sei Dank sind die modernen Telekommunikationsgeräte heute so modern, dass sie schon fast Telekommunikationsgeräte sind. Hä? Das war mal wieder so ein... Typischer Steffen. Ja. Ja, genau. Wir müssen praktisch immer nur die Osnabrücker Straße entlang und dann später in die... So. Ja, ich meine, jetzt hast du die Adresse von Lennart verraten. So viele Leute wohnen da nicht. Das piepsen wir gleich heraus. Ja, können wir. Also ich freu mich wahnsinnig. Ich hoffe, ich habe meinen Charakter auch mitgenommen. Oh, ich habe auch meinen. Ich habe meinen Blog und einen Comic von der Volksbank. Hä? Ah ja, wieder Knacks da. Das ist kein Knacksheft. Nein? Bei der Volksbank gibt's doch keinen Knacks. Ja, hast recht. Knacks ist von der... Ja? Von der... Richtig. Bei der Sparkasse. Ja! Da hinten. Ah, kann ich den da hinten? Weiß Fahr ich den mal schnell um. Nein, so, den kenne ich nicht. Wir sind heute bei GTA. Nein, nein, nein. Max, erzähl doch mal von den Erlebnissen deiner Amazone. Genau. Hattest du ja letztes Mal nicht davon gesprochen, dass keine Amazone in den Dreck gespielt werden soll? In den Dreck gespielt werden die auch nicht. Also ich habe einen zumindest nicht von anderen Leuten. Bei einer Konstitution von 19, genau wie einer Körperkraft von 19, nennt die Grenze von 4, weiß ich nicht mehr, one-hitted, um aufs Schiff zu kommen. Eigentlich wollte mir keinen dicken Brocken vorsetzen, damit es irgendwie schwierig wird, aufs Schiff zu kommen. Ja, ich dann hier, da doppelte Parade, zwei Angriffe, Klingensturm, ja, kritischer Treffer, ja, das wäre jetzt, dein Arm wäre ab. Ja, du darfst aufs Schiff. Wobei bei Ralof wäre der Arm nicht abgewiesen. One punch, one punch. 20 Schaden, ja. zwei. Das ist bei Ralof angeknackst. Na, die Fleischwunde wäre das gewesen, zwei Wunden hätte er bekommen. Zwei Wunden ist noch nicht mal gebrochen. Zwei Wunden ist nicht gebrochen? Es ist angeknackst, gesplittert, Fleischwunde, aber. Mit Schwert? Der ist noch einsetzbar, der Arm, also kann er nicht gebrochen sein. Ja gut, ich kann aber auch als Keule benutzen. Also 20 Schaden. Was nicht halten kannst, ist ja nicht durchgebrochen, oder? Und auch schon gar nicht ab. Ja, aber die Fleischwunde... Ja, das tut halt der weh, ne? Ja, das ist eine fette Fleischwunde. Ja. Und plötzlich ist Maxis komplette DSA-Karriere eine Lüge. Aber für diese schönen Leute ist es etwas stabiler. Ja gut. Dann keine Anekdote gilt mehr. Alles passiert auf falsch. Mit Recki habe ich schon 38 Schaden geschafft. Und da war der Gegner gespalten. Ja, ich hatte auch weniger Konstitution. Ja, und keine Rüstung. Ja. Ja. Warum auch nicht? Also, weiß ich nicht. Das war die Szene auch mit der Armbrust. Und halt in einen Harvey-Hinterhalt gelockt. Ich bin auch sehr darauf gekommen. Also so ein Keller, wir waren so in den Südgefilden von Gareth, der Hauptstadt. Ne? Das ist so, nicht ganz so sauber. Ne? Und dann so, ja, hier, wo kommt man denn so ein bisschen, ne? Wir drüben da und da nach, so ein bisschen, ne? So nicht ganz sauber. Ne? Wir sagen jetzt nicht, was wir wollen, aber du weißt bestimmt, was wir meinen. Ja, folgt mir mal. Ja, was wollt ihr denn hier? Ja, das ist mit H. Wie H? Gesinde. Was hab ich gesagt? Gesinde? Nein, Hure. Hure. Hey, ich hab erst Gesinde gesagt. Ja, und dann Hure. Nein, H, wie da? Und dann, ja, die Leute halten ihre Armbrust auf mich und die anderen waren dahinter noch am Warten, nämlich bla bla bla. Dann kam der eine mit der Armbrust und hat mir ins Bein geschossen. Der andere wurde entwaffnet und hat... Maxi lässt natürlich die besten Teile der Geschichte ab. Ja, da bin ich gerade. Ja, dann wurde jemand entwaffnet von den drei mit den drei Armbrüsten, die alle auf meinen Kopf gerichtet waren. Der eine hat mir ins Bein geschossen, hat Trepperzone ausgewickelt, aber irgendwie... Ups. ja, und dann ist der Modell der anderen irgendwie entwaffnet und dann hatte ich die glorreiche Idee, damit ich die Armbrust nicht mehr benutzen kann, mich da drauf zu werfen. Aber das ist die Geschichte. So ging es dann weiter, ja. Dann also aus meiner Sicht hat sich die Geschichte ungefähr so abgespielt. Jetzt geht's los. Drei Ganoven, einer hatte seine Armbrust schon abgeschossen, er stand da natürlich immer noch mit erhobenen Händen. Ja, der andere legt jetzt langsam seine Armbrust ab. Ja, ich zieh meine Waffe. Ja gut, aber da steht immer noch ein Dritter mit einer geladenen Armbrust vor dir. Und dann wurde ihm natürlich ins Bein geschossen und dann kam er auf die geniale Idee. Ich könnte mich doch auf die Armbrust fallen. Ich könnte mich doch auf die Armbrust fallen lassen, die der eine gerade hingelegt hat, weil dann kann er die ja nicht mehr benutzen. Ja, und dann hat er sich auf eine geladene Armbrust geschmissen. Aber ich habe noch viel Schaden davon bekommen. Weil ich direkt den nächsten Bolzen kassiert. Das letzte Mal hat also dieser Typ vom Wanderzirkus da hatte den Hauptmann der Wache entführt, glaube ich. In die Kiste gestoßen? Das war ich nicht. Ich bin unschuldig. Ja, und unsere beiden Schlaumeier hier sind dann abgehauen mit dem, ja? Zu meiner Verteidigung. Ich saß nur schockiert in der Kutsche. Wie immer. Ich bin Fahrer und das macht mich ja zum Mittäter. Mitgegangen, mitgefallen oder macht euch das eigentlich zum Antagonisten in diesen RPG? Antagonisten? Ja, so komplizierte Wörter bitte. Zum Gegenspieler, zu den Schwurz. Ich weiß, ich kenne Antagonisten. Das ist natürlich Interpretation. Kannst du mir jetzt auch den Bleistift wiederbekommen, wenn ich das ihn noch hatte? Welche Hälfte? Kauf dir selber ein. Ich hatte dich mitgenommen, irgendwie hatte ich gerade noch einen Bleistift und du auch. Und jetzt hat. Das ist ja egal. Nein, jetzt will ich den nicht mehr haben. Ich nehme jetzt meinen Kugelschreiber so auf. Kannst du die euch wurde ja aufgetragen, dass ihr diese beiden Missetäter mit ihrer komischen Kutsche und dem Gefangenen wieder einfangt. Richtig. Ich meine vom Kollegen des ersten Rentners, den ihr in der Stadt getroffen habt. Ja. Ja, ich glaube, das stimmt. Stimmt. Wie der hieß, habe ich jetzt vergessen, aber ja, der erste hieß Alrik. Hat er überhaupt einen Namen? Der hieß auch Alrik. Nee, oder? Alrik. Gustav. Kann man sagen, dass er Balrik hieß. Das kann wirklich sein, oder? Alrik, Balrik und Zalrik. Und Dalrik und Falrik. Ja, so ist es meistens. Es gibt auch noch Al-Gor. Aber das sind die Zwerge immer. Gor. Ja. So weit wollte ich heute nicht gehen. Ihr steht jetzt mitten auf dem Marktplatz von Gratenfels. neben euch einige Rentner, die euch jetzt erwartungsvoll anschauen und darauf warten, dass ihr euch in Bewegung setzt. Und während ihr dann noch steht, nähert sich ja auch schon einer von denen wieder und hebt schweigend ein Blatt Papier und deutet dezent darauf. Herr Rumlunger Gebühr. Wenn jemand von euch lesen kann, kann er tatsächlich genau so eine Überschrift erkennen. Jemand von uns kann lesen? Ich bin Musiker. Der Adlige kann mit Sicherheit lesen. Ich kann sicher lesen. Gut. Also ich kann auch lesen. Ich kann nicht lesen. Nicht viel, aber ein bisschen. Kannst du die richtige Schrift lesen? Ja, ich kann Schrift lesen, aber nur zyklopisch. Wo steht, wo man lesen kann oder nicht? Wo lag es doch zyklopisch, ne? Kusslikerzeichen sind wahrscheinlich hier in Gebrauch, schätze ich. Klettern, schwimmen, singen? Um auf international zu machen, gibt es sich auf Zettel in verschiedenen Sprachen. Genau. Ein Rassismusklage, weil zyklopisch hier nicht unterstützt wird. Scheiße. Wo steht, wo man lesen kann? Unterschrift. Auf der zweiten Seite Unterschrift. Genau. Schrift. Sprachen und Schriften. Ah, ich habe es probiert. Zeichen. Auf einem Wert von? 10. Da, oder? 0. Scheiße. Ja, ich auch. Also das heißt, ich kann überhaupt nicht schreiben. It's something. Es ist ein bisschen was. Sprachen. Warte. Schrift. Kam ein Talentwert von 0, das ist nicht da. Lesen. Guck, das kann 3 Sprachen. Ich kann 2 Schriften, 3 Schriften. Habt ihr schon mal Exis gehört? Gesundheit. Hossa. Ah, Hossa, Hossa? Jetzt nach Mexikaner. Genau. Hossa, Wochenendarbeit. Also Gariti ist das, was wir brauchen. Gariti ist die Sprache und die passende Schrift sind Kusslikerzeichen. Wie hast du? Kusslikerzeichen habe ich auf 10. Ich hab's auf 13. Der Adlige fängt spontan an. Höher als 10 gehen die nicht. Also, da bin ich noch daran richtig. Ich könnte jetzt zwar einen Wurf machen, aber ich darf dann keine Fehler haben, wenn ich bei 0 bin. Grundsätzlich ja. Da muss ich hier auf KL würfeln. Zweimal Klugheit und einmal was das Finger für die FF. Achso, ja. Das geht wohl eher fürs. Das würde wahrscheinlich eher fürs Schreiben gehen. Mach mal Intuition stattdessen. Also statt der Fingerfertigkeit. Okay. Also zweimal Klugheit. Ich versuche das also mal zu lesen. Wie viel bediene ich? 20er. Ist das richtig? Ja. Gut. Das ist richtig. Klugheit. 10. Gut. Ah, das ist aber wirklich ein schwieriger Wurf dann. 6. Lalalala, ihr hört gar nicht, was die da reden. Bla bla bla. 2. Sieht gut aus. Und jetzt nochmal auf Intuition. 14. Nein! Oh! 15. Verdammt. Worum geht's jetzt? Ja, er versucht zu lesen. Was ist garstiger Elf? Habt ihr gelesen, was auf dem Zettel steht? Ja, und jetzt habe ich Kopfschmerzen. Was steht dort? Ich versuche es gerade zu entziffern. Kacke. Nein. Auf dem Zettel steht Kacke? Ist es Klopapier? Ich meine, ich kann da was ausmachen. Nach dem Furz kommt Festland. Der Opa wird mit den Augen. Und fasst sich dann an seine Schmerzen Hüften. Wendet er sich erwartungsvoll dem Adligen zu. Deutet nochmal auf sein Blatt. Macht hektische Bewegungen. Der Adlige schaut sich das. Ich schaue mir das Blatt an und denke mir, was für ein Sauklau ist das denn bitte? Lest euren Schmarrn völlig selber vor. Natürlich, oder wohl. Verfügung gegen Herumlungerei. Wer ist denn dieser Herumlungerei? Ich werde nach ihm rufen lassen, während ihr auf der Abreise seid. Wir stehen hier doch gerade erst seit ein paar Minuten, Stunden, dass ich das anfasse. Das ist das Problem, das ich hier adressiere. Nun denn, soll ich uns auf den Weg machen? Ja, dem stimme ich zu. Lass uns gehen. In diese Richtung. Prior Signal. Ja, dann sollten wir vielleicht mal in Richtung der Kutschenspuren gehen, oder? Oh ja. Ja, also auf jeden Fall innerhalb der Stadt sieht die Kutsche ziemlich eindeutige Spuren so in Richtung Stadttor. Die kann man problemlos folgen. Ja gut. Dann gehen wir mal zum Stadttor, würde ich sagen. Ja, aber ich sehe da ein Problem. Wie verfolgen wir denn überhaupt eine Kutsche? Wir sind noch zu Fuß. Wir laufen einfach schneller. Ja, genau. Vor allen Dingen ihr, Herr Zwerg, mit euren kurzen Beinen. Du, wie teuer wäre ein Pferd? So teuer. Ja, du wendest dich nochmal an den Rentner da? Oder? Nun, euer Wohlgeboren. Im Zuge dieser gräflichen Herausforderung können wir euch natürlich das ein oder andere Pferd des Grafen zur Verfügung stellen. Wie ihr allerdings mitbekommen habt, sind die Stadtkassen zurzeit äußerst dürftig gefüllt und so müssen wir auf eine kleine Spende und Unkostenvergütung hoffen. Nun denn, eins soll mir genügen. Gut, ein Pferd können wir sicherlich entbehren. Was mit uns? Vielleicht kann ja einer von uns eines der Schweine des Wirts reiten. Der hatte ja so viele. Das wäre vielleicht ganz passend für den Zwerg. Ja, mit seinen kurzen Beinen. Sind wir jetzt schon am Stadttor? Ja, ne? Ich nehme es an. Ja, wir sind ja in Stunden. Was sehe ich am Stadttor? Da stehen natürlich steht so eine abgehalfterte alte Wache dran. Kriegt nicht mal wirklich mit, was da um euch rum passiert. Was eigentlich gerade fällt mit dem Personal los, dass das so alt ist. Was? Habt ihr gesagt? Ich hab nicht gefragt, wo hier der Wald ist. Wer ist alt? Ich bin doch ganz fidel. Wir haben einfach das Altersheim. Der Opa springt vor dich, hebt die Fäuste. Na komm! Fremder, was wollt ihr? Ich mach euch fertig! Na kommt, Opa, legt euch doch schlafen. Was? Ich kann euch gar nicht verstehen! Das ist gut. Als ich noch jung war, da haben die jungen Leute auch laut gesprochen. Da hat man noch zu seinen Überzeugungen gestanden. Aha. Das hätte so ein schöner Tag werden können für den Schweizer. Nicht dieses billige Genuschel da. Vielleicht noch irgendeinen Schwank aus eurer Jugend, den ihr erzählen könnt. Ich bin nicht krank. Vielleicht sollte ich einfach aufgeben, mit euch zu reden. Was? Der hört dir schon nicht mehr zu. Das ist gut, ich werde mich einfach ab und gehen. Ist außerdem aus der Wache noch irgendwas, was wir vielleicht gebrauchen könnten? Ein Katapult. Ein Katapult. Ich nehme das Katapult mit. Ich schreibe das in mein Inventar. Ja. Also je weiter ich dem westlichen Stadttor genährt habt, desto unangenehmer wurde der Geruch in der Stadt jedenfalls. Das könnte auch der Adlige sein. Ja. Also ich rieche nicht. Bisher habt ihr den leicht schwefligen Geruch für seine Ausdünstung gehalten, aber langsam kommt es euch so vor, als wäre es nicht nur er. Denn es hat sich zunehmend intensiviert. Vielleicht eine Leiche. Und ansonsten stehen da nur normale Häuser und Hütchen so unter dem Druck. Einer der Wachen. Aber die, das hatte ich beim letzten Mal auch schon erwähnt, die Befestigungsanlagen der Stadt sind wirklich äußerst fulminant. Tatsächlich? Und unnötig groß. Ich hab's mir bisher nur wie so ein Kaff vorgestellt. Ja, es ist ein Kaff, auch mit einer unnötig dicken Stadtmauer. Ja, wir hatten den Stein und wussten nicht, was wir tun sollen. Naja, ich meine, hat's ja auch einen Marktplatz, dann muss es einigermaßen groß sein. Ja, in der Mitte stehen keine Häuser. Mehr Marktplatz ist das auch nicht. Weiß nicht, zumindest im echten Mittelalter war es, glaube ich, so. Hallo. Wollen wir kurz springen? Mein Weg? Ja, ja gut. Wir haben es ja mit dem... mit dem Hauptmann in der Kiste und der Kutsche auf den Weg gemacht und sind nun nach einiger Zeit in unserem Waldlager angekommen und haben die Kiste in der Mitte unserer anderen Männer positioniert und sind am Diskutieren, was denn wir jetzt mit Theodors ausgeklügelten Plan weiterhin so anstellen müssen. Und mit meinem Plan? Ja, Lager sind halt mit dem Wald, ein bisschen abseits, ein paar Zelte, die wir ja besprochen hatten. Ja, und der Hauptmann, gefesselt im Kino mit einem Sack über dem Kopf, ja, weiß ich nicht, vegetiert ein bisschen vor sich hin, so wie sonst auch in der Stadt, also kaum anders. gut, Theodor, wieso hat man das nochmal gemacht? Weil du ein Idiot bist. Jeder drittklassige Stadtgardist kann die Kutschenspuren zurückverfolgen, die du hier schön hinterlassen hast. Ja, aber weiter als die Hälfte kommen die nicht, die können doch eh nicht weiter als 3 Meter gucken. Außerdem, wir haben die jetzt schon so lange beschattet, da können wir doch endlich mal zur Tat greifen. Ich meine, jetzt haben wir den schon mal in der Kiste und der Direktor knallt da durch. Warum sollen wir dann nicht einfach sofort losfahren? Stimmt, wir stehen halt ein bisschen unter Zeitdruck. Ich meine, bei deren Geschwindigkeit sind die in mindestens einem Monat tot. Ja, und dann, wie sind das mit den anderen aus? Die anderen Spione? Wir haben Spione. Ja, wir waren doch Spione. Was war mit den anderen? Also, ich hab seinen Namen vergessen, auf jeden Fall. Unser Zirkusdirektor ist doch getürmt. Das ist echt cool. Jetzt sind wir nicht mehr so viele, mit 18 oder so. Jetzt sind wir ein weniger. Ja. Wir sind jetzt minus 1 viele. Okay. Wir könnten einen Geiselaustausch vorbereiten. Ja, aber meinst du, mit einer Geisel als Hauptwache kriegen wir die ganze Stadt unter Nagel gerissen? Immerhin ist ja der Hauptmann der Stadtwache und die haben nur einen billigen Zirkusdirektor. Eigentlich sollten wir noch mehr verlangen. Ja, und für Schleuser und Zirkusdirektor. Ja, wild diskutieren würden wir dann das Hauptzelt gehen und uns unserem Anführer zuwenden, was wir okay. Den jetzt gemacht haben. Ja, der Typ ist recht gut gebaut, bisschen rundlicher, trägt eine Kapuze weit ins Gesicht gezogen, könnt sein Gesicht nicht richtig erkennen. Ihr habt noch nie wirklich sein Gesicht gesehen. Und er spricht nur sehr selten. Gut. Und er wendet sich euch nur so zu. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt sagen soll. Ihn. Ihn. Er. Him. Er. Er. Er ist du. Er. Er ist er. Und ich bin ich. so tiefgründig. Ja, der Leo, Theodor und ich, wir haben es am Ende verbracht. Wir haben unsere Beschattungsposition aufgegeben und haben es vollbracht, den Hauptmann der Stadtgardisten gefangen zu nehmen. Er weiß nicht wirklich, was mit ihm passiert ist und dass er gefangen wurde. Es ist nur ziemlich dunkel und ich glaube, er schläft, weil er ein bisschen müffelt und schnarcht. Und was tun wir jetzt? Vielleicht könnten wir ihn irgendwie benutzen, um gegen diese Rumlungergebühr vorzugehen. Ja. Die hat uns schon echt viel gekostet. Aber du weißt doch. Ja, weißt doch. Ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Weiter als Handeln steht nicht in meinem Befugungsregiment. Hört ihr sich das clever an? Nein, Nein. Kannst du nochmal würfeln? Seine Mundwinkel verziehen sich nach unten und er schüttelt langsam. Oh ja, ich kann seine Mundwinkel sehen. Mehr als sie zuvor. Ein bisschen freizügig heute Sommer. Sein Blick verfinstert sich weiter. Beziehungsweise seine Mimik. Seine Augen siehst du ja nicht. Dann gehe ich halt. Ich gehe einfach raus und lass Theodor die Arbeit machen. Er wendet sich dir zu. Lass mich ruhig im Stich. Also, langsam sollten wir gegen den Grafen vorgehen. Was meint ihr? Mhm. Ich meine, der Hauptmann der Stadtwache ist schon ein verdammt gutes Druckmittel. Seine Mundwinkel ziehen sich wieder langsam nach oben. Streckt seine Hand aus und dann einen Daumen nach oben. Was habt ihr jetzt vor? Ich meine, umbringen lohnt sich ja nicht da. Er wäre sowieso eher früher als später gestorben. Also, was sollen wir mit ihm machen? Er wendet den Blick von dir ab. Starrt ein wenig Gedanken verloren in die Luft. Und dann klatscht er ein paar Mal in die Hand. Geht das Licht jetzt aus? Nein. Und ein kleinerer. Ein Mann mit einer unnötig hakeligen Nase und einer Nickelbrille kommt herein. Guten Tag, Meister, ihr habt gerufen. Er nickt. Ihr wollt sicherlich, dass ich Plan Y vorstelle. So viel haben wir in den Sack gesetzt. Folgendes. Ich werde nun Plan Y vorstellen, den ihr dann ordnungsgemäß ausführen werdet. Echt? Ja. Sonst wird der Meister sehr erzürnt sein. Die Meisternummer fand ich noch nie cool. Aber egal, sprecht weiter. Er deutet dir an den Mund zu halten. Folgendes. Eure Geiselnahme wird sicherlich nicht völlig ohne Zeugen vonstatten gegangen sein. Es gab da vielleicht ein, zwei Wachmänner, die daneben standen, aber ja, da habt ihr recht. Sind sie auf dem Weg hierher? Werden sie euch verfolgen? Ja, wenn sie auf dem Weg hierher sind, wahrscheinlich schon. Ich frage euch, ob sie auf dem Weg sind. Weiß ich noch nicht. Habt ihr dahingehend keine Maßnahmen getroffen? Die Mundmeisters ziehen sich nach unten. Nein, aber wenn ihr wollt, könnten wir dann natürlich ein Harvey-Hinterhalt vorbereiten. Wichtig ist, dass wir die Menschen für unsere Sache gewinnen. Wenn wir einfach alles ausrotten, was uns in den Weg kommt, dann können wir dieses Land nicht verändern. Naja, uns werden die Stadtgardisten in den Weg kommen und nicht die Bürger direkt. Also sehe ich da kein großes Problem. Das Problem ist, über 30% der Grafenfelser Bevölkerung sind Alt- und Stadtwachen. Das Problem kennt ihr doch. Die ganze Wirtschaft von Grafenfels wird kollabieren, wenn wir sie einfach so weit entvölkern. Ja, gut. Ein schmutziges Lächeln bildet sich auf dem Gesicht des Meisters. Es ist schmutzig, hat er sich nicht gewaschen. Jetzt ziehen sich die Mundwinkel wieder runter. Danke, diese kann auch noch. Was ist denn, wenn wir weitere Leute einfach für unsere Sache gewinnen? Ich meine, genau wie ihr zu uns kam und uns bekehrt habt. Darauf zielt Plan Y ab. Ja, was ist mit dem ganzen Tourismus, der da in Grafenfels abgeht? Ich meine, noch andere außer Wachmännern gesehen zu haben. Die anderen Zirkusartisten waren ein bisschen für sich und ich glaube nicht, dass die wirklich arbeiten, sondern eher im Alkohol vor sich hin vegetieren. Genau wie die Stadtgardisten ohne Alkohol. Und ich weiß nicht ganz, aber da war so ein paar, ja, Wesen ist schon fast der richtige Ausdruck. Ein Wesen? Ja, man könnte es als Wesen beschreiben. Das eine war klein, rund und vergesslich. Ein Pummeler. Ja, gesungen habe ich es noch nicht. Es wirkte schon sehr einschläfernd. Ich glaube, es hat einfach mal eine Pfütze geschlafen. Ich glaube, das ist jetzt so. Also auf Singen habe ich Behinderung 3. Von daher. Das glaube ich dir. Habt ihr irgendwelche Tore zu Feenwelten aufgestoßen? Diesmal nicht. Das will ich auch hoffen. Gestoßen haben, keine Feen. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass die Touristen ziemlich garstig sind. Oder halbgastig. Das ist gut. Plan YA-4 könnte beinhalten, folgende Bevölkerung auch zu unseren Gunsten zu wenden und oder wandeln, beeinflussen, um sie praktisch von innen herauf zu bekehren, anstatt gut. sie über, zu überrennen. Gut. Hat Theodor bin gesagt. Bin ich eigentlich der Einzige, der noch keine Ahnung von Plan Y hat? Gut, Theodor, ich werde eine Beförderung für euch einreichen. Was? Man kann hier befördert werden? Natürlich. Was ist eigentlich mit den anderen Außenposten? Wann kehren die zu? Von dem einen Lager ins andere kannst du befördert werden. Vielleicht haben die ja noch interessante Informationen, außer die wir jetzt haben. Leider nicht. Sind sie nicht zurückgekommen? Nein. Sind sie gealtert in Grafenfels? Vielleicht altern Menschen viel, viel schneller in Grafenfels, weil die Sternenkonstellation einer ungünstigen Verhältnis steht und die Bestrahlung der Planeten- und Sternenkonstellation die Zellen altern lässt. Ja, bei euch. Vielleicht bin ich auch schon alt. Ein paar Zellen gealtert. Ich würde gerne jetzt den Spiegel nehmen und gucken, ob ich alt bin. Gibt es da Spiegel? Wenn nicht, dann. Da gerade ist gerade keiner. Scheiße, dann versuche ich in seinen Augen zu spiegeln. Ich gehe ganz nah ran. Gucke ganz tief hinein. Seht ihr da grob mal leise Liebesmusik? Männer, was könnt ihr machen, wenn wir hier fertig sind? Die Kuschelrobben. Zuerst sollten wir die Spuren vermischen. Nein. Nein. Neue Spuren legen. Nein. Das, was ihr denkt, tun. Ja. Das ist grundsätzlich das Schlauste von euch. Hat Theo noch gesagt. Ihr werdet befördert. Dann denke ich, ich möchte nicht in euren Kopf einbringen, aber ihr könnt mir sagen, was drin ist. Das würde jetzt zu lange dauern, aber ich kann euch eine Kostprobe geben. Okay. Folgendes. Wir werden eure Verfolger in einen quasi Hinterhalt locken. Boah, was für eine geniale Aber Idee. Aber nicht mit dem Ziel. Nicht mit dem Ziel, sie zu töten oder zu vergewaltigen oder was auch immer. Gott sei Dank. Ich weiß, dass euch das hart trifft, aber für die hart vor allem. Ihr müsst eure Begierden unterdrücken für das größere Wohl. Das große Wohl. Mein Puder dahinter. Folgendes. Ihr werdet unsere Gäste bereit machen für eine gewisse Therapie. Und dann werden wir sie dazu bringen, sich unserer Sache anzuschauen. Ich dachte, wir sollen sie nicht vergewaltigen. Die Kinnlade des Meisters klappt runter. Ist das eine Anspielung? Ihr werdet jedenfalls unsere neuen Freunde vorbereiten, damit dann der Meister persönlich sie endgültig auf unsere Seite ziehen kann. Was ist, wenn sie nicht kooperieren? Dann können wir immer noch weitersehen. Dafür haben wir Plan Omega Alpha 14. Kommt der von Theodor? Ist der von euch, Theodor? Was weiß ich? Ich habe bei den ganzen Plänen die Übersicht verloren. Na, aber so weit wird es nicht kommen. Denn meine Pläne sind wasserdicht. Aber das hier wird unser Finalschlag. Damit können wir endgültig die Oberhand gewinnen. Yes! We can. Gut, dann würde ich sagen, ihr leitet alle Instruktionen an Theodor und Theodor sie an mich und ich müsste mich kurz dann mal entleeren. Ich vertraue in dieser Angelegenheit auf euch. Ja, er hat euch beiden jetzt die Verantwortung für diese Operation übertragen. Opa. Ihr dürft die jetzt gerne vorbereiten, währenddessen springen wir mal wieder zu unseren drei Glücksrittern hier. Oh ja. Ihr wart beim Stadttor gewesen zuletzt. Jo. Und wolltet jetzt die Spuren verfolgen und euch noch ein Pferd besorgen wollten, meine ich. Genau. Aber das müsste Douglas noch bezahlen, oder? Theoretisch. Alternativ kann ich euch vorschlagen, den Unkostenbeitrag für die Benutzung der Pferde abzurechnen mit der Belohnung für eure Queste. Man kann ja auch in Schweißhaxen bezahlen. Und den Rezepten für Zweitopf? Ich glaube kaum, dass euch etwas so Wertvolles ausgehändigt wird, aber grundsätzlich ja. Könnten ja den Wirt überreden, uns das Geheimnis des Zweitopfes zu verraten und damit dann diesen netten Herrn hier zu bezahlen. Also, ganz unter uns, auch wenn ich dazu nicht autorisiert bin, wenn ihr mir dieses Rezept besorgen könntet, würde ich euch auch noch ein zweites Wert geben. Aber das ist ein Deal. Das könnte nach einem super Deal für mich. Das macht wenn ich meiner Frau dieses Rezept besorge, oder dann, dann lässt sie mich endlich wieder im Bett schlafen. Hauptsache, man kann das Pferd hinterher auch essen. Vielleicht gehört ja sogar Pferd rein, ich habe keine Ahnung. Nun denn, nehmen wir diesen stattlichen Hengst und den Klappringesel. Klappringesel? Wartet, heißt das, ich muss laufen? Ich glaube, er meinte euch mit Esel. Ich würfel mal auf Selbstbeherrschung. Ob der Zwerg mich überhaupt auf seinen Schultern tragen kann? Macht er nur nicht. Was kannst du getroffen eigentlich? Runter? Ja, was? Drunter? Oh, wie mit Gott sei Dank, alles drunter. Wenn der garstige Halbelf ein Pferd bekommt, möchte ich auch eines. Ihr könnt euch eins teilen. Ich mit dem garstigen Halbelf auf einem klapprigen Pferd niemals. Die Alternative ist ein Seil. Für den Halbelf sofort. Am Sattel. Alles klar. Ich unterstütze diesen Vorschlag. Gut. Jetzt ist der Spielmeister weg. Ja, dann warte ich. Können Zwerge überhaupt reiten? Ja, ich hab reiten. Ja, aber nur auf Ponys meistens. Und mal gucken, wo ist denn mein Reiten-Skill wert? Boah, Talentwert hier. Ja, körperliche Talent. Deutsche Spiel. Ich hab. Ich hab Tanzen auf. Also reiten sieht hier gar nicht gut aus. Ja, bestimmt du schlecht noch, aber besser als schwimmen, wette ich. Tanzen? Schwimmen gar nicht. Ich glaub, und vielleicht halt schwimmen habe. Du bist auch ein Zwerg. Ja. Oh, kacke. Hier steht bei mir gar nicht reiten. Körperliche Talente. Ja, ich guck da. Athletik, Klettern, Werbereichen, Singen, Windschärfen, Stimmen, Tanzen, Zechen. Null, kein Reiten. Da bin ich mit Blindheit. Keiner von uns kann reiten. Das können wir umdenken, wie wir das Ganze ableiten könnten oder sonstiges. Mein Zwerg kann Fahrzeuge lenken. Also könnt ihr euch eine Kutsche organisieren. Vielleicht können wir eine Kutsche bauen. Das ist ein Kamm. Ja, ich bin ein Schweinskamm oder sonstiges. Könnt man auf Klugheit würfeln. Ich? Wenn ihr wollt. Okay. Alle? Oh ja. Hier dran. Okay. Wie das? Ich habe einen gewürfelt. Ich durfte nicht. Wo ist mein Würfel hin? Ich hab einen. Was hast du? 20. Oh. Ich hätte 12 gehabt. Ja. Dich reizt die Vorstellung einer motorisierten Schweiz, Axel. Motorisierte Schweiz. Ich habe 13. Wann? 14. Ja, du hast es geschafft und ich habe Klugheit, KL. Da, 10. Motorisierte Schweiz, Axel. Oh, 16. 16, woran denke ich? 16 von 10. Nehmen wir das Richtige. Unserem Schlauberger da drüben, dem fällt ein, dass wenn irgendjemand hier noch eine Kutsche besitzen sollte, dann wäre das sehr wahrscheinlich der Graf. Genau. Und an den müsste man sich wahrscheinlich wenden, wenn man die haben wollte. Mhm. Sag doch mal, dass wir jetzt zum Graf gehen. Ja, das will ich so. Wird er überhaupt in den Reitchen? Ich dachte, er hätte irgendwo sonst so seinen Schlüssel. Nee, er hat mittendrin so eine Festungsanlage. Mitten im Gartenfels? Ja, nicht ganz mitten. In der Mitte ist der Marktplatz, aber so da dran grenzend. Dann sollten wir zum Grafen gehen. Ja, wir sollten zum Grafen gehen. Das kann spannend werden. Der ist ein alter Zechgenosse meines Vaters. Bei dem werden wir uns wahrscheinlich eine Kutsche ausleihen dürfen. Tatsächlich? Ja. Was höre ich da? Das steht nicht in den Zetteln. Das hat mich gerade. Ihr seid ein bekannteres Grafen. Ich nicht, aber mein Vater. Darf ich den Namen eures werten Vaters erfahren? Reinhard von der Heide. Reinhard von der Heide, ach so ist das. Ich werde umgehend eure Audienz für euch ersuchen. Also natürlich auch für eure Begleitung. Das trifft sich gut. Das wäre nett. Ja. Ich brauche eine Schweinsachse, ich habe für nächstes 20 Minuten nichts mehr gegessen. Begleitet mich doch schon mal. Der Graf hat sicherlich auch noch ein wenig Fleisch für euch. Er führt euch also ein Stück weit durch die Stadt, bis ans unnötig große Tor der Grafenresidenz. Ja, da klopft er an. Kompensiert für etwas. Bald schon öffnet sie sich und dahinter blicken euch zwei weitere rüstige alte Wachen an. Überraschung. Konrad zum Gruße! Jo, sagt der andere. Guten Tag. Firun zum Gruße. Was kann man für euch tun? Nun, ich habe gehofft, dass wir bei den Grafen eine Kutsche organisieren könnten, die er uns vorübergehend ausleihen könnte. Ja, der Wachmann möchte gerade die Stimme erheben, als der, mit dem mit euch gekommen ist, ihn abwürgt und euch mit reinwinkt. Nun gut, wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank. Vielen Dank, guter Herr. Danke. Und dann schließen sie wieder die Türen, führen euch durch einige Gänge in einen kleinen Warteraum und dann verschwindet er hinter einer weiteren unnötig großen Tür. Kurz darauf kommt er heraus. Der Graf hat Zeit für euch. Schade. Bitte einfach eintreten. Vielen Dank. Ja. Dann, wenn ihr eintretet. Bevor wir eintreten, ja, wende ich mich zu dem Zwerg und sage, halt den Rand. Sind da noch irgendwelche Heftchen in dem Wartezimmer? Irgendwelche alte Heftchen, irgendwelche Pornografie vielleicht? Das ist nur Apotheken umschauen. Oh, ein leckeres Rezept für Schweinsachsen. Oh, das Geheimrezept von zweite. Das war vom Knorr. Oh Gott. Knorfix für zwei Topf. Mein ganzes Leben war eine Lüge. Und betrogen. So schreiten wir hinein. Ja. Dahinter könnt ihr ein großzügig eingerichtetes Arbeitszimmer, Kamin, wo ein Feuer drin prasselt, einen großen Schreibtisch, Teppich auf dem Boden, alles sowas. Und vor dem Schreibtisch steht in einem festlichen Gewand ein Mann mit langen, blonden Haaren, die gut gepflegt sind. Mist. Für mittelalterliche Verhältnisse. Also jetzt nicht unbedingt von Nivea, aber... Butter in die Haare. Die sind schon in Ordnung. Die sind echt, das ist nicht meine, aber die sind echt. Und der empfängt euch nun Praios zum Gruße. Seid gegrüßt. Firon zum Gruße. Den offensichtlich Nicht-Adligen schenkt ihr nicht so viel Beachtung. Was kann man für euch tun? Der Graf hieß Alrik. Alrik von Gratenfels. Alrik Custodias von uns zu Gratenfels. Herr Douglas weiter überlegt, mir fällt es dir immer schwerer, nicht an das wallende lange Haar zu denken. Du hältst Wunder. Schöne Grüße von meinem Vater. Ich soll schöne Grüße von meinem Vater ausrichten. Darf man fragen? Reinhard von der Heide. Ach, der alte Reinhard. Ja. Sag bloß, ihr seid sein Sohn. Genau. Ja. Douglas. Du, da können wir das mit der Etikette ja heute immer sein lassen. Wer sind eure Freunde? Ein Elf und ein Zwerg. Ja, noch sowas. Nee, das ist ein Halber, das rieche ich. Ja, in der Tat, ich bin halbgastig. Halbgastig? Ja, das ist etwas, was dieser Zwerg zu mir sagt. Und der da? Er darf nicht reden. Wie kommt's? Ich habe es ihm verboten. No, halt aber bitte. Mir diskret an die Stirn. So, wir haben gehofft, ihren Stadtwachen ein wenig unter die Arme greifen zu können. Die Sache ist die, wir bräuchten dafür eine Kutsche. Und hatten gehofft, dass wir ihre ausleihen könnten. Vorübergehend. Meine Kutsche! Unter Umständen. Ja, ich muss heute nicht mehr weg, ne? Langsam wendet sich der Graf zum lachenden Zwerg um. Und sein langes, wallendes Arsch richtig als hier mit. Was ist denn so amüsant, Herr Zwerg? Bitte. Sprech doch. Sprech. Nun sprecht schon, Zwerg. Unser Adliger hier hat euch die Erlaubnis erteilt. Du hast die Haare schön. Damit habe ich nicht recht. Well played. Touché. War nicht tiefe Worte. Denn der Graf wirkt sichtlich irritiert. Irritiert. Ja, und er errötet langsam. Ich kenne nicht so viele Zwerge, ist das? Das ist normal. Na sowas, ist ja doch ein recht herzlicher Umgangston da unten im Berg. Ja. Wenn man so viele Jahre in einer Höhle eingeschlossen wie jetzt, da verliert man schon den Anstand und die Kette. Und das bei so wenigen Weibern. Gibt's da einen Engpass? Engpass noch? Ja, man sagt sich, auf alle Zwergenmänner kommen nur sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wenige Frauen. Du hast gesagt. Auf die Frauen. Und deswegen achtet der männliche Zwerg auch gerne mal auf das Haar seiner männlichen Mitbürger. Nur wenn es sehr gepflegt ist. Das könnt ihr als Kompliment sehen. Vielen Dank. Du, kürzen wir das ab, ihr kriegt die Kutsche. Danke. Ja, der Graf wirft dem Zwerg noch einen wehmütigen Blick hinterher. Der Zwerg ist ein kleines bisschen irritiert, weil so hatte er das eigentlich nicht gemeint. Auf dem Weg nach draußen wunderte ich mich, wir haben die Haare schön. Das macht dich bestimmt gut als Lied. Würfel mal dein Singen aus und sing mal, ihr habt die Haare schön. Keine Zwang. Wofür muss ich da würfeln? Wenn ihr nochmal alles ausspricht. Intelligenz, Charisma und nochmal Charisma. Ja. Intelligenz 3. Charisma. Ich bin Männer mit Armbrüsten. Das ist verkehrt. Nochmal. Ja, dann muss ich jetzt auch singen, ne? Die wenigsten. Achtung! Drei. Lennart? Das gibt ein Ständchen. Was? Gibt das ein Ständchen, das singt? Moment. Ja, darfst du ausspielen, wenn du möchtest. Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön. So deep. Ja, es war künstlerisch schwer. Also wer das gesungen hat, hört ihr ein Schluchzen aus einer Ecke. Und seht da einen zutiefst gerührten Rentner. Und er fasst sich an seine Glatze. Ein Lied von Hoffnung und Freude. Ach, das kenne ich. Da du so schön gesungen hast und ich auch schon länger nichts mehr gegessen habe und ein bisschen übel ist, würfel ich mal auf Körperbeherrschung, ob ich jetzt kotzen muss. Er muss Gott sei Dank nicht brechen. Stark. Aber ihm wird dennoch etwas übel. Eine Schweinshaxe könnte das. Edler Herr, bitte tu das nie wieder. Bitte, bitte, bitte. Schön gesungen. Das letzte Mal, als ich so singen musste, bin ich hinterher im Knast gelandet. Er kann sich aber wieder rauskommen. Hat euch jedenfalls du gesagt, dass die Kutsche am Stadttor für euch vorbereitet wird? Dann würde ich sagen, gehen wir da hin, oder? Ja. Okay, cool denn. Du bist nicht so fertig in meiner Kutsche. Doch, ich kann Fahrzeug lenken. Ich wusste, das kommt nochmal irgendwann. Night Riders geht. Allerdings muss ich drauf würfeln. Oh oh. Ich setze mich also schon mal hin, mache mir auf dem Sand vorne auf dem Kutschbock gemütlich. Erster Gang. Kupplung. Ich bin noch nie aus dem Maßig gefahren. Guck jetzt mal, ob es den Pferden da vorne gut geht. Ja. Ne? Oh. Ja, ich würde sagen. Ich gehe Baum. Bitte komm sie. Das ging schief. Das war der erste Punkt. Sofort in 20, die Punkte. Ich muss mal alle Würfel nehmen, das scheint sich bei dir zu häufen. Meinst du? Das ist ja auch deiner. Das ist ja auch ein Zähler. Ist das kein Würfel? Nein. Das ist ja okay. Egal, an der Wahrscheinlichkeit ändert sich ja nichts. Doch, dann machst du so. Ja, mein Gott, dann sind immer die anderen sind genug hier. Mach das jetzt nochmal. Ja, genau. Wieder 20. Hä? Wollen wir nochmal aus der Stadt? Wieso braucht man Charisma zum Fahrzeug lenken? Ja, wir gucken mal die Pferde. Ja, so. Sonst gehen die sehr durch. Übrigens mal ganz off-topic hier, meine größte Kreation in einem Abenteuer waren bisher die südaventurischen Kringelhengste. Das sind nämlich Pferde, die, wenn die durchgehen, nicht einfach geradeaus laufen, sondern im Kreis. Ich brauche nämlich im Nachhinein eine Rechtfertigung dafür, dass die im Kreis gelaufen sind. Man hatte mich damit konfrontiert, dass echte Pferde das wohl nicht tun. Das wusste ich gar nicht. Naja. Naja, ich habe diesmal dreimal gewürfelt und es ist trotzdem schief gegangen. Ja. Ihr hebt ab. Nee, könnt ihr noch fliegen, nicht mehr reiten. Ja, müsste mich noch mal kurz mit den beiden hier unterhalten, bevor es weitergeht. Ja, ihr seid ja vor dem Stadttor. Der Kutsche. Läuft wieder. Und du hast noch Schwierigkeiten, die Pferde zum Loslaufen zu bewegen. Na los, ihr ich mach Schweizsachsen aus euch. Was? Ist doch egal. Sofort nach dem Besuch, das war's, Pferdesalami. Guck mal, ob ich jetzt nicht vielleicht gleich mal die Lasagne erfinde oder so. Alchemist bist du doch. Ja. Wie hoch hast du Alchemie? Nicht hoch genug, um auf deren Schweine zu bleiben. Wie steht das denn? Handwerkstalente. Ja. Alchemie 15. Na, kannst du nämlich von Alchemie auf Kochen ableiten. Das hat um 10 Punkte erschwert, das heißt, du hättest Kochen 5 statt 0. Dann Kochen habe ich auf 10. Oh, ja. Dann kannst du auch Kochen nehmen. Ich kann kochen, ja. Ja, dann würfel doch mal auch kochen. Ich? Wieso? Er muss kochen. Ja, aber gib mir doch Tipps. Ja, ich habe Kochen auf null. Also ich müsste dann ordentlich vernünftig würfeln. Also, du kennst mein Würfelglück heute Abend. Vielleicht könnte man die Pferde vorher füttern oder so, um das vielleicht eine Erneutprobe später zu erleichtern oder sonstiges. Meine Schweinsachse kriegt's nicht. Ja, ich hab so Pferde nicht mit Fleisch. Angel und Ofen. Wir haben hier so eine Kutsche. Wir sind vorne beim Vielleicht, sollten wir die Kutsche und eine andere Kutsche anschließen. Das ist hier. Ist leider die einzige hier. Garstiger Halbelf, was machen wir jetzt? Wir verfolgen die Kutsche. Ja, aber die Pferde wollen sich nicht in Bewegung setzen. Ach, das kriegt ihr bestimmt noch hin. Bevor ihr diese Kutsche zum Bruch fahrt, bitte. Legt einen klein wenig Distanz zu euch. Was? Was? Ich habe das jetzt semantisch nicht verstanden. Also ich hab leider ein schlimmes Knie und meine Axt ist mir viel zu schwer. Also Laufen käme für mich jetzt nicht in Frage. Sag ich mal so. Du bist ja verwöhnt von deiner Mama. Meine Mama hat mich früher nämlich auch immer getragen. Früher war ich vor 2 Wochen. Mein Freund hat immer gesagt, er hätte schon mit 2 laufen können. Und er hat gesagt, wie blöd bist du denn? Ich hab mich tragen lassen, mit 2 fahren. Ich strecke einen Arm aus dem Fenster und... Aus dem Fenster? Ja. Das kenne ich sie eh. Ist immer Kutsche. Ja. Ja, ja. Wenn du eine Postkutsche fährst. Die hat zu Löcher, die zeigt dir das Fenster. Ja. Siehst du auch die Karren von so einem Pokémon oder so? Wahrscheinlich hängst du unten runter, machst du die Spalten vom Rad so den Arm raus. Anhalten, Los, komm, ich habe eine gute Idee. Es fällt ein Plot-Piano von oben. Die Pferde erschrecken sich und setzen sich in Gang. Das wollte ich gerade machen. Ich wollte auch Holz hauen. Dann zauber doch irgendwas, was die Pferde erschrickt. Denn ich kann nicht zaubern, ich bin Alchemist. Dann mach doch eine von deinen stinkenden Flaschen auf oder so. Ja, genau. Genau. Du sollst jetzt wieder reinschneiden. Du setzt dich nach vorne und dann wollen die Pferde von dir weglaufen. Setz dich auf eines der Pferde drauf und dann öffnest du eine deiner übel stinkenden Flaschen, hältst das dem Pferd unter die Nase und dann rennst du weg. Ja, ich habe eine Idee. Ich kann sie ja nicht draufsetzen. Rastiger Halbelf, wir holen einen langen Stock, hängen den Adligen daran auf und halten ihn vor dem Pferd vor die Nase. Ist das der Rückwärtsgang? Der Geruch des Geldes wird sie anhören. Das Einzige, was ich wirklich kann, ist Fahrzeug lenken. Und das geht mir zweimal beim Würfel schief, ey. Wie dumm ist das denn? Weil wenn ich auf Tierkunde würfel mit meinen 2 Punkten da drüber, dann geht das schief. Max, guck mal bei dir bei Tierkunde. Tierkunde müsste ich relativ hoch haben. Ja, genau. Wieso machen sie das nicht so? Wie viel hast du da? Ich hab auch Pferden fallen stellen. Bei Wissen, ey. Wissen. Was ist so gut? Wissen, da. Tierkunde 5. Oh, ich hab mehr als du. Ja, dann würfel du auf Tierkunde, bitte. Das gibt's auch nicht. Das muss ich ja würfeln. Da hab ich Streit. Kann ja beides, wir können ja beide würfeln. Mut. Ja, genau, ihr beide würfeln. Wir würfeln auf Tierkunde. Ja. Mut, das ist Mut. 13 habe ich geschafft. KI, das Klugheit. 16 habe ich verfehlt. Du machst noch Punkte über, ne? Und Int habe ich 14, habe ich getroffen. Motive. Also du weißt, was man mit den Tieren machen kann. Ja. Pferde. Ich habe Initiative verpatzt um 2, aber das Es geht doch jetzt wieder von dem Wert ab von den 5 und dann genau. Ich noch 3 Punkte. Ja, gut. So ist es. Nun peitsch doch endlich! Ja, und eine Peitsche! Ich werde definitiv nicht diesen Zwerg auf diese Pferde eindreschen lassen als Halbelf. Ja, gut. Also tatsächlich gibt es da auch eine Peitsche, mit der man Pferde antreiben kann. Alternativ könntet ihr ihnen irgendwas zu essen anbieten. Peitsch! Also, wenn der Zwerg versucht, diese Tiere zu peitschen, dann fließt dir Blut. Ich komm nicht dran, meine Arme sind zu kurz. Ich hab auch so eine längere Peitsche. Ich hab ein tolles Geräusch, das bräuchte dieses... Indiana Jones oder so. Genau. Ich biete den Pferden Apfel an. Du hast einen Apfel dabei? Ich gehe zum nächsten Baum und pflücke einen Apfel. Das ist ein Apfelbaum? Ja, ich kann... Sind wir schon... Nein, wir sind noch am Stadttor. Wir sind aber noch kein Meter vor. Wir sind immer noch da, wo wir schon 10 Minuten schon. Dann gehe ich durch das Stadttor, ich renne eben schnell nach draußen und suche nach einem Apfelbaum. Und wenn ihr jetzt einfach mitrennen würdet, dann... Ich hab Pflanzen und Kunde. Der gastige Alpelf ist weg. Du kannst doch. So. Ich habe es auch versucht, meine Arme sind zu kurz. Ich würfe jetzt auf Pflanzenkunde und suche einen Apfel, so. Du brauchst Pflanzenkunde, um einen Apfel zu finden. Ja, mach mal um 7 Punkte erleichtert. Du brauchst gar nicht würfeln, Mann. Aber geht doch, ich werde ja immer noch einen Patzer haben. Ja. Ja, würfeln. Okay. Gut, das heißt jetzt um 7 erleichtert, dann habe ich... Los, doppelt 20. Ja, dann findet er Bier, nur die fressen Äpfel auf. Ja, ich habe auch 14 Kunde höher als du, ich würfel schon. Mein, du hast einen Wolf. Nein, Patzer. Ich kann dir sagen, aber Pferde fressen sogar Gras. 7. Alles ist grün. Ja, mein Grabenfels wächst doch nichts. Hast du verfehlt? Ja, aber der rennt ja raus. Ja, ist gut so. Ich kann ja Schwefel für das Pferd besorgen. Ja gut, die fressen fast alles. Hier, ist ein Apfel. Ich reiche eine Bier darüber. Ey, das sieht aber aus wie eine Schweinshaxe. Schweinsapfel. Schweinsapfel. Das ist ein Adamsapfel. Ich würfel jetzt auch nochmal Klugheit 10. Ich hab versagt übrigens. Du hast übrigens 7 Erleichterungen, ne? Die werden einfach draufgerechnet auf deine übrigen Punkte. Ach so, auf die, ja, auf genau. Die Patzer korrigieren oder auf die Werte? Auf deinen Talentwert. Also ich hab's ja als ironische Anspielung verstanden mit, du willst wirklich darauf würfeln? Ganz Sekunden hab ich Klugheit bestanden. So gut. Hab bestanden. Alles. Leider mit dir. Echt? Vor allem, wenn ihr noch nicht los. Ja, es ist gerade Winter. Das wäre jetzt gemein. Das wäre jetzt ein... Gassiger Halbelf, das ist ein Stein und kein Apfel. Das war die Mauer. Wo habt ihr das gefunden? Seid ihr mit Blindheit geschlagen? Sein Erdapfel. Ja, du hast jetzt deinen ollen Apfel. Viel Spaß mit deinem Apfel. Ja, jetzt muss ich eigentlich nochmal um Tierkunde würfeln, ne? Achso, dann gibst du doch einfach den Apfel. Ja, okay, ich geb denen den Apfel und dann reiten die los. Ja, fragt doch nicht nach, ob fertig, dass ich jetzt bewege. Ja, reicht der Apfel, um die Tiere in. Also, wir sind auf jeden Fall ganz heiß auf den Apfel. Ja. Also wenn du den jetzt so wie so mit so einer Angel zum Beispiel davor hängen würdest. Ich hatte gerade dieselbe Idee. Ja, das würde sicherlich funktionieren. Hat jemand eine Angel? Benutzt die Peitsche. Genau, wir haben die Peitsche und ich den kleinen Zipfel vom Apfel. Dabei, tote ich die Peitsche rum. Und dann setze ich mal auf Fessel. Ich habe auch noch einen Degen, der ist ziemlich stark. Würfel mal auf Fessel, hast du gesagt. Ja. Würfel Fessel. Ja, für Knoten und so. Ja, würfel mal auf Fessel. Erstmal mit Klugheit. Das kann ich gar nicht. Das ist das wirklich machen. Ich kann Fessel und entfesseln, ich habe sogar relativ... Muss ich jetzt wirklich nochmal Klugheit werfen, um den Apfel da festzuknoten? Max, ich werde einen Würfel auf Fesseln. Es gibt den Wert Fessel? Ja. Gibst du ihm einen Apfel? Ich habe euch das jetzt nicht geglaubt. Gibst du mir den Apfel, damit ich den... Das heißt Fesseln, entfesseln. Gibst du mir den Apfel, damit ich den festnoten kann, gastiger Halbelf? Ja. Wenn es damit mal weitergeht, okay. Ja. Also das geht wahrscheinlich auch wieder. Jetzt echt an die Peitsche? Ja, warum denn nicht? Ja, wieso nicht? Kreative Problemlösung. Ja. An die Peitsche, an deinen Degen. Boah, das wird bestimmt klappen. Wie lang ist denn dein Degen, bitte? Läuft nicht. Läuft locker. So, ich binde den Apfel an die Peitsche. Weil meine Arme ja so kurz sind und der Halbelf so groß ist, darf der Halbelf sich neben mich setzen und die Peitsche nach vorne halten. Ja, okay, so. Das mache ich. Nach vorne halten. Ja, damit das einfach nach vorne, das ist halt eine sehr lange Peitsche, meine Arme sind halt mit Sonnenstück zu kurz, damit das funktioniert. Und tatsächlich setzen sich so langsam die Pferde in Bewegung. Sogar Lennart hat keinen Bock mehr. Komm. Nein, die bewegen sich jetzt. Das hatte ich so geplant. Überraschung. Aber merke die pulsierende Pulsart auch nicht. Läuft alles nach meinem Plan. Eure Kutsche folgt nun der Straße immer weiter. Ja, ich seid begattet. Wohl mehrere Kilometer weit. Nach so gut einer halben Stunde. Da kommt ihr an eine kleine Abzweigung. Beim Waldweg. Wo auch die Kutschenspuren herführen. Und relativ ereignislos folgte diesem Weg noch weitere 10 Minuten ungefähr. Als ihr dann auf einmal ein Stück weiter im Wald einen Baum quer auf dem Weg liegen seht. Und dahinter, da steht ein Typ. Ein Typ, den ihr schon ganz gut kennt. Guck mal, da ist die Zipfelmütze. Wir hätten mich echt nicht als Unterhändler nehmen sollen. Als ich den Kerl schon wieder erkenne, versuche ich mich wegzuschleichen, um ihn notfalls von hinten umzuhauen. Ja, was ich überhaupt nicht sehe. Wie hoch? Aber langsam geht er da runter und schlägt sich davor. Wie hoch hast du Sinnesschärfe, Marvin? Because I'm Batman. Nein. Du schaffst es in einem Rollenspiel-Podcast Batman zu erwähnen. Was ist das denn? Da schneid's raus. Batman wird nicht rausgeschnitten. 1. Ich lasse über. Ja, mit 2 Punkten übrig. Gut, dann mach du mal Schleichen um 2 Punkte erschwert. Okay. Jetzt bin gelegen. Schleichen. Sind seine Augen wohl noch nicht so gut? Also er wartet auf sie. Und Scheiße. Die Kutsche. Da Mut steht einer raus aus der Kutsche. Und schleicht um ihn herum. Und das kriegt er nicht mit. Offenbar. Ist der blind? Und was ist mit den anderen? Er schleicht sich ja 20 in schon mal verpatzt. Was auf jeden Fall sieht, ist, dass da die beiden Leute auf dem Kutschenbock sitzen. Warte. Wie das mit? 2 weg. Hin. 8 ja, habe ich denn noch. Danke. Nee, schaffe ich nicht. Verpatzt. Ja, der möchte sich so ganz sneaky vom Kutschenbock stehlen. Was haben wir denn? Wieder halb 11, wo wollt ihr hin? Wallwind. Wie wär's mit, was habt ihr da vor? Ich schleiche mich hier vom Kutschbock, um euch von hinten zu erschlagen. Sag mir das doch nicht auch noch. Wow, das ist echt der perfekte Hinterhalt. Verdammt, ich ergib mich. Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Nein, Scherz beiseite. Könntet ihr den zwischen die Augen wollt? Was? Lieber einen Pfeil zwischen die Augen wollt. Schreitsucht. Ich bin... Ja, du würfelst auf Schreitsucht. Die ganze Zeit. Ja, wenn der das so provoziert, springt an, oder? Ja, springt an. Unfug. Los. Ist das euer Ernst? Ich bin unbewaffnet und ein Magier, aber ich bin immer noch unbewaffnet. Wer es glaubt? Da hast du gehalten, passt auf, er spitzt die Mütze auf, dann spielt er euch die Augen aus. Schaffe ich es vielleicht, auf ihn zuzurennen und ihn K.O. zu hauen, bevor er den Zauber abschießen kann? Nein. Kannst du versuchen. Würfel Initiative. Dieses ja. Kampf. Du musst mal einen Sechser für dich. Würfel mal. Ja. Dann wird er drauf bei dir. Aha. 3. 13. Marvin, Initiative. Initiative. Okay, mit einem Sechser, ne? Genau. Wie viel Initiative hast du? Ich hatte jetzt 13 insgesamt. 10 habe ich als Wahl bekommen. Wahrscheinlich. 13, ich auch. Vorher ein Warnfreiz und ein Kuschelkleid. Nee, ich versuche ihn erstmal umzubringen. Habe ich jetzt nicht verstanden. Was? Also, ist ganz wohl, könnt ihr vorher einen Warnfeind an die Kutsche fliegen lassen. Könnt ihr machen. Warnung. Aber ich... Der ist ja schon losgesprintet. Mach da keine Zettel dran, wir können das nicht lesen. Der Unterschied Spieler und Charakter wissen wir schon. Der sprintet doch gerade los. Dem wird ja nicht auffallen, wenn hinter ihm ein Warnschuss losgeht. Ja, gut. Aber das ist ja nicht so. Okay, wie viel Intuition hattest du? Das ist ein 13. Und du hattest Intuition? Auf 13. Stell dir mal vor, du sagst, die halten an, du sagst, hi. Und sofort sprintet der aus. Wer fängt da jetzt an? Die laufen einfach gegeneinander und fallen um. Okay, wie machen wir das? Nehmen wir Mut. Wie viel Mut hast du? Oh, das ist unfair. Doch. Wie wäre es mit Klugheit? Klugheit? Du bist halt dann genug, einen Schritt zur Seite zu gehen. Da oben. So. Mut. Alter, ich bin ja über. Versuch ihn doch mal zu überreden. Wie viel Mut hast du? 12. Gut, du fängst an, doch. Ja, ich habe eine 14 gewürfelt. Eine 14? Minus 2. Hm? Ja, nein, wird nicht gewürfelt. Wir gucken einfach, wie die Höhung wetter. Ich hab 12. Ja, schön. Lass anfangen. So, was machst du? Ich darf noch nicht mal mehr den Würfel. Warte, ich muss kurz nachgucken. Reicht Blitz dich Finn aus? Oder kurz ich. Wofür? Um ihn aufzuhalten. Darf ich ausweichen? Nein. Nicht bei einem Blitz dich Finn. Da hat er ich hab gut Reflex. Der findet dich nämlich. Der Zwerg sitzt oben auf dem Kutschbock und ist ganz fasziniert. Ruft, go garstig, go garstig, go garstig. Garstig, hört sich an wie Pokémon. Go garstig. Go garstig, garstig, garstig. Go garstig, go garstig. Los garstig, Überstrahl, garstig. Durch das Geschrei des Zwergs erwache ich aus meinem tiefen Schlummer. Ja, go garstig, go garstig. Verstecke den Kopf aus der Kutsche. Wenn der voll auf dich zuhält, dann wirst du vielleicht eine Aktion haben. Ja gut, dann versuche ich es mal mit einem Blitz, ich finde. Kacke. Der ist nicht so schlimm. Boah, bitte verpatzt den, verpatzt du den. Verlängerte Zauberdauer. Ich lasse mir erstmal schön Zeit damit. Das ist beim letzten Mal schon so gut gelaufen, ne? Als du so viel Zeit gelassen hast. Wenn ich mehr Zeit lässt, dann... 8. 7. Schaffst du das nicht? Auch ausgerechnet Geschicklichkeit. 2 Punkte übrig. Ja, aber hier. Na. Wie viel hast du über? 2 Punkte. Wie viel Magieresistenz hast du? Oh. Wo steht das? Ganz vorne. Okay, 7. Wäre Ring. Und jetzt? Nein, du guckst bei aktuell. Ist das ein Schau bei aktuell. Achso. Ja. Wie viel? Aktuell musst du gucken. Ja, ich kann, das kann man auch kaum lesen. 3. Lennart, wo muss man jetzt genau gucken? Ja, deine Magieresistenz? Ja. 7 minus 4 gleich 3. Du guckst auf den aktuellen Wert. Ja. Das ist der Rassenmodifikator und das ist das, was ich ausbilde. Also hast du 3. Okay. Das heißt, er hätte minus 1 Punkt übrig und sein Zauber würde nicht gelingen. Beziehungsweise würde ihn hier abfeuern, der würde nichts machen, oder? 9, 14 über. Ja. Erwan, stürmst du auf den Magier zu? Mhm. Der Zauber klappt nicht. Ja. Ich glaube, dass du gerade bei dem Antrag kommst. Sieht das aus, als würde er gerade irgendwas auf dich abfeuern wollen. Mhm. Aber du spürst reichlich wenig und dir steht jetzt frei, irgendwas zu tun. Gut. Was mache ich denn jetzt? Aber erstmal würfel noch einmal Sinnesschärfe. Wofür? Würfel einfach nochmal. Wirst du sehen. Nur Schärfe. 8? Du kommst gerade noch rechtzeitig deinen Spiegel raus und siehst den voll. Ja, aber wieder den 20er führen, ne? Ja, genau. 4. Und 8. Was macht das jetzt? Das sind nur 2 Zahlen. Du musst doch dreimal würfeln, oder? Klugheit unter meiner Intelligenz. Ah ja. Klugheit 10, da hatte ich 8 von, dann das habe ich geschafft. Intelligenz zweimal. 8. Und 2. Ja, bestanden. Wie viel hast du denn? Ja, jetzt kann ich mir aussuchen, was ich mit ihm mache. Nein, du hörst, du kannst dir das aussuchen, klar. Aber gleichzeitig hörst du etwas heranstürmen von hinten. Ich könnte den Magier auch einfach auf den heranstürmenden schubsen. Was? Sonst weich doch einfach dem aus, was hinten auf dich zukommt. Ja, und der Magier kriegt's dann an. Da müsstest du, glaube ich, nochmal auf Ausweichen würfeln, oder? Wieso nicht? Ja. Erstmal bin ich seitlich, aber. Wieso sollte der von hinten kommen? Also. Was? Ja, ich stimme. Dann kommt der halt von der Seite. Gut. Dann siehst du den auch noch im Augenwinkel. Ja. Mach sie doch leichter, ihn in den Magier zu schleudern. Ringen habe ich 3. Ach du Scheiße. Müsstest du bei deinem Attackewert gucken. Sie zählen dann. Attackewert. Ringen, Attackewert. Ja. Ich habe Ringen gar nicht. Ach du. Ja doch. Gut, aber erstmal bräuchte ich jetzt, weil dein Hinterhalt ja nicht so ganz geglückt ist. Wissen wir noch nicht. ja, aber er hat dich auf jeden Fall bemerkt, bevor du bei ihm warst. Ja. Deswegen würde ich von dir ganz gerne auch nochmal die Initiative haben. Ja, und wir jetzt gucken, wer zuerst wem was tut. Sehr gut. Wir gucken uns einfach nur an. Wir machen nichts. Das ist ein Bewertungsschilder hoch. Das geht ja gegen den garstigen Halbelf. Warum soll ich dem helfen? Also. Ja, ich habe eine 6 in der Initiative. Plus, jetzt habe ich es nicht drin. Aber dann nehme ich das halt 17. Gib mir 17. Mal dein 7. Ja, 17? Ja, 17 Initiative. Was? Oh, eigentlich 21. Gib mir mal mein Leben rüber. Mach einen coolen Effekt. Ja. Dein Degen, muss ich jetzt irgendwas würfeln? Du wirst gehen, da muss ich würfeln. Stürzt ihn ab. Ja, stimmt, der also auch nicht so gut. Ist mein Degen nicht. Dann nimm doch dein Degen. Du müsstest dich gegen seine Attacke verteidigen, bevor du irgendwas tust. Ja, fass dein Degen nicht an. Gut, dann kann ich ja ausweichen. Das könntest du versuchen. Und wenn das dann klappt, dann kriegt der Magen das ab. Was passiert, musst du ihm überlassen. Ich hoffe, das passiert. Wieso habe ich Ortskenntnis Jagdrevier als Mann? Ausweichen. Index war genug, oder? Was? Ist egal. Man kann man nie genug von haben. Ist es ein kontrolliertes oder unkontrolliertes Ausweichen, weil er beide Aktionen schon verbraucht hat, oder nicht? Aha. 7. 7 und 7. Gilt das noch als bestanden? Ja, oder? Ja. Aber war das jetzt ein kontrolliertes Ausweichen? Ist das im Regelkonform, nachdem beide Aktionen verbraucht hat? Ich schmeiß dich jetzt einfach zur Seite. Wow. Darf er denn dann kontrolliert ausreichen? Macht er doch gar nicht. Er schmeißt sich einfach zur Seite. Ja. Na gut, okay. Ja. Denn, außerdem heißt das gezielt und nicht kontrolliert. Okay. Wenn wir schon klugscheißen wollen. Okay. Ja gut, dann erzähl mal ein bisschen was. Ja, schmeißt dich zur Seite. Und das war's auch schon. Wir werden sehen. Und von mir hätte ich jetzt gerne einen Pro auf Intuition. Ja, oh, das ist gut. Sein. Gut gemacht, Garstig. Go, Gas. 20. Ja. Bestätigung? Nee, nicht für den Blick. Ja, wir nochmal. Ja, gut. 19. Oh, hä? Das ist mit. Oh. Ja. Hat's nicht geklappt. Du bist dich gerade. Schüttelböd. Als ich. Er stirbt ja auf ihn los und haut ihn erst, ne? Was? Auf mich. Ich dachte, was wärst du, der da auf mich anstürmt? Ja, von der Seite. Richtig. Ja, von der Seite. Ach genau, nee, denn seine Attacke trifft ihn so rum. Ja, genau. Das war der Ablenkung. Er war ja schon gepasst. Nein, er kommt von der Seite. Von hier kommt etwas dahin und will da drauf und ich komme von hier, will dahin und komm dahin. Aber weil er sich zur Seite schmeißt. Nein, er schmeißt dich zur Seite, er hat dich gegriffen und hat ich habe ausweichen. Ich habe mir ja so vorgestellt, dass ich so zur Seite schreite und seine Attacke kommt und trifft dann ihn. Ich habe keine. Was? Na, er kommt. Er kommt aber nicht von hinten angerannt. Warte mal, ich habe keine Vorstellung mehr von dreidimensionalen Räumen. Ich gehe nach Hause. Ich offenbar auch nicht. Das sind die Brille. Er kommt ja nicht von hinten angerannt. Das war ja ein etwas komischer. Da ziehen wir jetzt alle drei Leute ein Stück auseinander. Dann haben die miteinander gar nichts zu tun. Wir gucken uns nur böse an. Du kommst nicht in seine Nähe und ihr beiden prügelt euch jetzt. So. Wieso? Weil der da auch noch aus dem Busch kam und dich attackiert. Okay. Du hast dich gerade gegen ihn verteidigt, bist ausgewichen, jetzt könnt ihr ganz in Ruhe kämpfen. So. Oder nicht, was auch immer ihr wollt. Okay, ja. Sehr schön. Mann. Ja, ich will ihn aber ja gar nicht töten oder schlagen. Ich möchte ihn ja nur niederrennen. Dann würde ich ihn auch niederringen, mit dem Talent niederringen. Darf ich nochmal ausweichen? Nein. Ja, darfst du. Ich denke, meine Initiative war höher. Ne? Ich darf zuerst. Ja. Gut. Ja, das wäre niederringen. Wird das berechnet? Du hast ja gerade. Was? Das war eine neue Runde dann danach. Er hat uns doch vorher angerannt, ich dahinter. Fängt dann nicht eine neue Runde an jetzt? Beziehungsweise eine neue Kampfrunde, wenn jetzt der Kampf beginnt. Wenn ich eine höhere Initiative habe, nachdem er seine Funktion verbraucht hat und ausgewichen ist. Würde man so sagen, ja. Dankeschön. Dann fange ich jetzt einfach mal an. Ne? Also hier könnte ich auch Niederringen kann man nur als Ringattacke machen, nicht als Raufenattacke. Ne? Ja, ich sag den Namen. Ja, dann Niederraufen. Niederraufen, ja, dann würde ich das jetzt versuchen. Gibt es da Malus drauf? Erschwernisse beim Niederringen? Oder ist das eine normale Attacke? Kommt drauf an, was du erzielen möchtest. Ich möchte ihn niederringen. Hast du das entsprechende Manöver? Ja, hab ich. Ja. Gladiatoren kannst du. Ja, habe ich. Dann dürften die Regeln dazu ja geläufig sein. Ja. Weil du deines Amtes. Nein. Nein. Ich hab nicht. Nö. Brauchst auch nicht ausweichen. Gut. Der grabbelt dich an, aber geht nicht. Das die, genug. Die Frage ist, wer lässt ja zuerst die Seife fallen? So. Was mit den drei anderen haben? Max, du musst jetzt irgendwas machen. Lass mich doch mal einen Moment zum Nachdenken. Alle drumherum Beteiligten gucken gerade zu. Sowohl auf der Kutsche als auch im Gebüsch. Echt? Okay. Was mit dem Magier? Das ist deine Entscheidung. Muss man denn alles mit Fäusten klären? Blitzig Hände ist jetzt eher schwer. Also bei 7 Magieresistenz. Oh, echt gut. Ja, ist ja auch sehr schwer. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich da jetzt eingreifen soll und dem garstigen Elf helfen soll. Das ist ein Elf. Das freue ich mich auch die ganze Zeit. Und das steht euch frei. Ihr wollt alle nur sehen, wie ich aufs Maul kriege, oder? Bist du nicht dafür engagiert worden? Nee, also ich bin doch gar nicht engagiert worden. Ich bin doch für mich selber da. Ich kämpfe ja für meine Schweizachsen. Also das ist total. Sind die in Sicherheit? Die Pferdeachsen. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass du irgendwie auf mich sauer bist, dass ich deinen Charakter attackiert habe. Was? Nein, das ist nein, du hast es versucht. Noch hast du gar nichts attackiert. Gut. Mein Magier könnte auch selber sauer sein, weil dein Elf... Ja, der sieht einfach schon so offensive aus, das ist das Problem. Also, ich weiß nicht, er hat dir irgendwas gesagt, wir drei stehen daneben und schließen schon mal fett gegen den Elfen ab. Also, ich krame unter der Bank, unter der Kutsche und finde eine Flasche Bier und öffne sie. Stark. Also irgendwie könnte er sauer auf dich sein. Ich meine, er sitzt da und möchte euch irgendwas erzählen. Auf einmal rennst du aus der Kutsche, versuchst dich erstmal rumzuschleichen. Ich möchte dich erschlagen, sagst du ihm. Dann rennst du auf ihn zu. Sein Kollege versucht ihn doch gerade so davon abzuhalten. Und jetzt prügelst du dich. Was soll der für einen Eindruck von dir haben? Ja, der Charakter. Und seine Kollegen erst, die finden dich bestimmt total komisch. Rein zurück. Edler, her, seht ihr, wie verwirrt der Halbelf hier ist. Ja, was passiert bei dir? Der Halbelf wird zum Thai-Boxer. Du kannst doch auch die Worte des Magiers eigentlich. Beruhigt euch doch mal. Wir könnten das auch friedlich klären. Das klingt einigermaßen vernünftig. Und jetzt, da dieser nette Torvaler hier ist, habe ich auch keine Ahnung. Du sollst euch da umsauen. Ja, ich verziehe mich einfach, drehe mich wieder um und gehe ein bisschen weg. Wenn er aufhört zu kämpfen, wenn ich sehe, dass er aufhört zu kämpfen. Ach, nee, ich gehe nicht unbedingt in den Busch. Dieser Torvaler kommt mir bekannt vor. Aber, oh, das ist mein Haar im Wind wehen. Ich erinnere mich vage daran, dass ich mir noch heute Vormittag eine Schweinsachse bestellte und er sie mir, ich glaube, wegnahm. Wenn ich etwas werfen will, worauf muss ich dann würfeln? Fernkampf-Basiswerk oder auf Wurfmesser. Das war ein Klappe, was habe ich nicht. Yes. Wurfmesser habe ich null. Ich bin für Dollarschein. Ja, dann ist das dein Fernkampf-Basiswerk. Du könntest ja beispielsweise, da ich ja von meinem Beruf her, von meiner Profession Leibwächter bin, dass ich das für dich mache. Beispielsweise. Ja, ich könnte ja auch in die Luft jagen. Trotz deines Standes bin ich ja wohl offensichtlich ein besserer Kämpfer als du. Das stimmt. Derartiger versucht erstmal so eine Flasche zu werfen. Und jagt die Wilde. Also nachdem sich alle darauf geeinigt haben, dass es doch mit Worten klären wird, jetzt merkt das nicht doch nicht hören. Ja, ich bin ja auch vergesslich. Weiß ich nicht. Ach ja. Da geht es mal nicht. Siegelagerer. Wie viel wollen wir denn? 10 Silberstücke? Wir haben ein anderes Anliegen. Wir wollen noch ein 11. Silberstück. Edler Herr, erkennt ihr denn nicht die Schaukämpfer aus dem Dorf von eben? Also, lass mich mal kombinieren. Die Schaukämpfer aus dem Dorf eben. Max, ich hab doch gerade das dann angespielt. Aber wenn ich mehr Entschuldigung. So weiß ich. Ja, Edler Herr. Das Geld mischen sich trotzdem rein. Du bist kein Edler Herr, du bist garstig. Du bist maximal ich noch ein Gast. Edel. Ich hab du bist ein gastiger Jäger. Ich bin nicht ein Edelmann. Du bist ein Säufer und ein gastiger Halbe. Ich bin ein sehr, sehr edler Wilderer. Ja, ein sehr, sehr edler, besoffener Wilderer, der... Vor deinem inneren Auge siehst du bereits den Strafantrag in diesem Wilderei. Und wie ein lustiger Rentner... Max, das macht's auch nicht besser. Oh, Edelherr, auch ihr habt die Haare schön. Edelherr, erkennt ihr denn nicht die Schaukämpfer aus dem Dorf? Hm, jetzt wo ihr sagt, der Magier kommt mir etwas bekannt vor. Ich glaube, ich habe schon mal zwei, drei Worte mit ihm gewechselt. Was haben diese... Darf ich sprechen? Habe ich das gehört? Weiß nicht. Ja, Max, weiß ich, hast du das gehört? Ja, ich sag schon. Mann, der steht daneben. Ja, du stehst daneben. Ja, ein paar Meter entfernt. Wir flüstern nicht, wir sprechen ihn an. Zur Klärung mit einer Sinnschärfe proben. Das soll nicht dein Ernst, Lennart. Nein, komm. Lennart, bitte. Komm, wo wir vorhin alles schon. Ist nicht sein Ernst, Papa. Papa den Jungen nicht so. Ist also nicht sein Ernst. Ja, er ist der Meister, er darf das. Die Schaukämpfer von eben, zwar mit irgendwelchen Banditen. Könnte Banditen? Es sein. Wir sind keine Banditen. Sieht aber aus, wie Banditen. Wir sind ja, wie habt ihr diese Straße blockiert? Umgezogen habe ich mich nicht. Könnte es vielleicht sein, dass ihr netten Herren etwas mit der Erführung unseres Dorfbittels zu tun habt? Nein, wir saßen nur zufällig auf der Kutsche. Als ich dort. Ja, was soll ich euch auch noch glauben? Als ich dort im Matsch aufwachte, war mir so, als hätte ich den Torwaller gesehen, wie er auf dem Kutschbock gesessen hätte. Mit schrillem Haar im Wind winkt. Eine leise Melodie so mit I'm an old lonesome cowboy and I'm far, far away from home. Lucky Luke. Das war bestimmt ein zyklopischer Gesang. Nun denn, wir sind keine Wegelagerer. Basiden, wir sind Rebellen gegen den Baron. Denn wir wollen sein Schreckensregime. Einer von euren Kumpels kommt aus dem Kopf aus dem Gebüsch. Das ist ein Graf! Ein Graf, meine ich! Schreckensregime, wovon redet ihr? Die Stadt sah doch alt aus? Ja. Ich hab ehrwürdig aus. Eine Frage stellen. Wurde euch ein Strafzettel wegen Rumlungerei ausgestellt? Nein, auf den Stand. Selber gelesen haben wir ihn nicht und wurde vorgelesen. Wie damals bei Mutti. Ach, war das noch Zeiten. Wir wollen die Bürger von Gratenfels befreien. Denn so kann es einfach nicht weitergehen. Was ist denn so schlimm in Gratenfels? Was ist denn gut in Gratenfels? Ah. Jeden Tag diese... Die Altersversorgung. Genau. Das Schreckensregime, oder wie wir es nennen, die graue Herrschaft des Grafen, muss zu Ende gehen. Seine Todespracht muss, also die Haare, muss gestutzt werden. Nicht unterstützt, sondern gestützt werden. Genau. Nicht gestürzt, sondern gestürzt. Die gesamte Bevölkerung, bis auf die Alten, werden unterdrückt. Max, warte bitte. Denn wir haben die Haare viel schöner. Es gibt nur einen. Und er, und ich meine ihn, ist der einzig wahre Herrscher. Naja, wenn ich mir das so recht überlege, wirklich gut gefallen hat es mir in Gratenfels nicht. Die Versorgung in Schweizsachsen lässt nicht zu wünschen übrig. Und auch die Weiber, naja. Was wäre? Mehr Weiber, mehr Schweizsachsen, weniger alte Leute, keine Herumlungengebühren, ein größerer Zirkus. Was wollt ihr mit den alten Leuten machen? Wo wollt ihr den neuen Jungen herbringen? Das klingt ja wie bei der FDP. Wechselt ihr dann in... Wir sind die PDF. Oh Mann, das könnte man jetzt auch doof anhören. Ja, die PDF. Wir sind ein Zusammenschluss visionärer... Visionäre. Visionärer Gedingster. Menschen. Visionärer Rebellen. Rebelliger Rebellen. Gibt tatsächlich noch mehr Leute, die so dumm sind und dieses Vorschlag, diesen Plan verfolgen. Wir sind der... Auffassung, dass Gratenfels einfach nur für die Verdummung und für die Veralterung der Menschen verantwortlich ist. Und können einfach diese Zustände nicht länger zulassen. Wir wollen gerade ein Feld endlich in der Altersheim umbauen. Keinesfalls sind wir auf einen Krieg oder sonstiges aus, sondern wir wollten die Menschen einfach nur davon überzeugen, was richtig ist und was nicht. Indem sie Leute kidnappen und. Wen haben wir denn gekidnappt? Den äußerst nervigen Dorf, bitte. Also wenn wir das jetzt mal auseinandernehmen, hat der Zirkusdirektor, mit dem wir nichts zu tun haben, den in die Kiste geschubst, während ich danach einfach nur die Kutsche entwendet habe. Hättet ihr anstatt des nervigen Dorfbüschels nicht den nervigen Halbelf mitnehmen können? Den Gastigen, bitte. Die Kiste war nicht groß genug für zwei Leute. Es mussten Opfer gebracht werden. Ich glaube, der Zwerg hätte da noch gut reingepasst. Wir waren essen. Mach mal Selbstbeherrschung, ob ich dich jetzt anfalle oder nicht. Ich weiß nicht, was dir zu befehlen. Ja. Also langsam reicht's mir mit dem blöden Halbelfen. Hast du nicht Rachsucht oder sowas auch? Ja, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich jetzt irgendwo in die Richtung habe, ist tatsächlich... Mach mal. Den brauche ich nur. Du mach erstmal deins weiter, dann guck ich mal kurz hier drauf. Ich glaube, wie möglich. Ich frage mich, warum... Ich habe Vorurteile gegen dich. Also von daher. Vorurteile reichen, wenn du dann Vorurteile und einfach würfelst und dann, wenn du 10 oder tiefer hast, würden diese Vorurteile einfach anspringen. Und die kannst du dir ausspielen. 3. Da hast du mal Glück gehabt. Komm mit meiner großen Tappe durch. Noch. Ich befehle dich nicht so wirklich. Wie ich es vielleicht nicht erwähnt habe, ich bin ja um zu lenken, nicht um zu denken. Also hört nicht das, was ich sage, sondern hört euch an, was er zu sagen hat. Wer jetzt? Komm mit euch und hört uns eher Worte an. Erst Worte an. Seine Worte an. Erst Worte. Wer ist denn dieser Sworte? Sworte. Es sind Angriffsworte, es sind Theodors Sworte und es sind Erst Worte. Was? Erst Worte. Hört euch Erst Sworte an. Erst Sworte. Wir sind nicht feindselig, aber wir bieten euch die Möglichkeit, oder gibt uns die Möglichkeit, unsere Feinde zu werden. unsere Ansichten vielleicht zu teilen, zu übernehmen. Zu klauen. Edler Herr, was sagt ihr dazu? Ich bin ziemlich baff gerade. Ich bin mir unsicher. Da packst du ja am Kopf. Wenn ihr mir kein klares Nein geben könnt, dann gebt mir ein Vielleicht und kommt mit. Das letzte Mal, als ich Vielleicht angekreuzt habe, war ich hinterher verheiratet. Ja, nein, vielleicht Schweinsachsen. Hat das richtige Kästchen nicht getroffen? Nee. Ich möchte mal auf Menschenkenntnis würfeln. Ja? Oh, Klugheit, Alter. Das wäre der Zähler gehabt. Dann will ich Charisma dann geben. Und, das klappt. 19, das klappt höchstwahrscheinlich nicht, ne. Charakter 7, das würde klappen. Ja. Also ich bin jetzt zweimal drunter und einmal drüber. Ja, du musst ja die Punkte, die drüber gewesen sind, musst du davon abziehen, ja, von dem Wert. Ja, das klappt auf jeden Fall. Der zweite Wert war? In 19? Und dann 19. Wie, was hättest du gebraucht? 14. Das sind dann 5. Und wie viel hast du dir, wo ist dein Talentwert? Mein Talentwert ist 6. Ja, dann hättest du einen Punkt. Einen Punkt drüber. Ja, dann passt das ja. Das ist also dann meine Menschenkenntnis. Gut. Ich schaue den Torwaler an. Oh, verdammt. Der mit dem wenigsten Pokerfeld. Und sehe ihn an. Ich glaube, es scheint schon durch, dass du ernsthaft zu dem stehst, was du sagst. Denn wie gesagt, ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Das mit dem Lenken hat bei mir heute nicht so gut funktioniert. Auch was für die Pferde. Ich sage euch Zweiter kann ranfahren. Wir folgen euch, bleiben aber stets bewaffnet. Von uns aus. In Ordnung. Gut. Der Gerhard musste weg. Was? Was? Wir haben gar nichts gehört. Ja gut, dann würden... Ich habe Brüste gehört. Dann würden wir versuchen, dann mit den anderen Männern den Baumstamm zur Seite zu räumen erstmal. Ja. Und dann sie in unser Lager zu führen. Wir laufen direkt. Das würde euch auch ohne weiteres gelingen. Okay. Nachdem ihr noch eine Weile weiter durch den Wald reist, kommt ihr... Da haben wir unsere Kutsche noch? Die habt ihr noch, ja. Okay. Gut. Ich meine, damit werdet ihr weiterfahren. Die wird gleich zum Panzer um. Ich habe Holzbearbeitung. Normalerweise kommt ihr immer in einer abgelegenen Ecke im Wald zu einigen Zelten. das nicht bekannt kennt. Lager aufgeschlagen wurde. Und zum größten Zelt führt sie sie wahrscheinlich hin. Aber ich würde sagen, erstmal nur den Adligen, wir versuchen, wir ohne uns reinbitten, in das da hineinzugehen und erst Worte zu hören. Erst Worte. Erst Worte. Erst Worte. Der kommt aus Schweden. Das Wort endlich die ganze Zeit. Ja. Der Adlige betritt also alleine das Zelt? Ich nehme ohne den Zwerg gehe ich da sicher nicht rein. Naja, ihr könnt ja einen Blick reinwerfen, ich kann das Zelt hochhalten, da sieht er wahrscheinlich nur den Mann allein. Sitzt da an einem Tisch. Ich zacke ihn. Kapuze halt ins Gesicht gezogen. Immer noch etwas pummelig. Okay. Ich gucke ihn an und dann beide. Er nickt. Ich nicke dir auch wieder zu. Und er hält drei Finger hoch. Der auch. Hinterher, seid vorsichtig. Na schön. Dann kommen wir rein. Ja, wir warten dann draußen und. Geht ihr alle drei rein? Ja. Ja. Gut. Als ihr reingeht, seht ihr, dass noch jemand im Zelt ist. Der kleine Berater von ihm, der eben schon mal Erwähnung gefunden hat, den schickt er jetzt raus mit einer Handbewegung. Und nun sitzt ihr da und ihr sitzt da vor diesem Typen mit der Kapuze, der euch wahrscheinlich gerade anstarrt, aber so richtig könnt ihr sein Gesicht nicht erkennen. Sind da Wachen in dem Zelt? Nein, er ist ganz alleine mit euch. Nun nehmt schon die Maske ab, die Kapuze runter. Andernfalls vielleicht besser nicht. Du bist nicht so arrogant wie ich. Ich bin Spora. Ich bin sarkastisch. Langsam richtet er sich auf, nimmt die Kapuze vom Kopf. Das war dann jetzt schon inzwischen die, ich glaube, dritte Folge von Herz der Würfel. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so lange aushalten. Wenn ihr euch bei uns melden wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter @nerdnerdnerd_de bei Twitter. Bei ADN heißt das Ganze @nerdnerdnerd. E-Mail schreiben könnt ihr auch, solange eure Finger funktionieren, und zwar unter der E-Mail-Adresse nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ja, ihr könnt auch kommen dabei. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben auf unserem Blöckchen namens nerdnerdnerd.blogsport.eu. Wichtig ist das. Bis zum nächsten Mal.